Laut der südkoreanischen Online-Zeitung Zazo Shibo veranstaltete die südkoreanische Avantgarde gegen die USA und für die Wiedervereinigung am 12. August am Tor Gwanghwamun in Seoul eine Kundgebung und verlangte von den USA entschieden, die Hände von der koreanischen Halbinsel wegzulassen. Die Demonstranten setzten den Akt in Szene, dem US-Präsidenten, der rücksichtslos Kriegshetze betrieb, den Mund mit einer Schnur zu umwickeln und die US-Staatsflagge in Stücke zu reißen und offenbarten so ihre Abneigung gegen die USA. Nach dem Meeting übergab die Gruppe der amerikanischen Botschaft ein Protestschreiben. Die Zeitung berichtete auch, dass der Rat der Bewegung der Familien für die Demokratisierung Südkoreas am 10. August auf dem Park Tapgol in Seoul die 1133. Mittwochskundgebung für die Freilassung der politischen Häftlinge und die Abschaffung des Sicherheitsgesetzes organisierte und die Machenschaften der USA für die Entfesselung eines neuen Krieges auf der koreanischen Halbinsel verurteilte.